Das ist zu klug für dich und nach der Städter Weise. Wir Bauern singen nicht so leise. Das Stückchen höre nur, das schicket sich vor mich.